Mal ist für ein Mädchen sehr wichtig. Denn es bestimmt ihr künftiges Sexualleben. Das stand in irgendeinem Magazin meiner Schwester. Meine Freundinnen haben mir erzählt, sie hätten es beim ersten Mal gehasst. Weil die Jungs nicht die richtigen waren. Man tut es nur, um anzugeben. Und später wird es zur Gewohnheit. Wie das Rauchen, wie das Rauchen, wie das Rauchen, wie das Rauchen. Lass es nicht dazu kommen.